Morgens am Frühstückstisch war er als Erster zur Stelle. Aufseufzend setzte er sich hin, jeder Bissen widerte ihn an. Wieder allein, dachte er, immer allein. Wenn ich morgens ins Büro gehe, schlafen sie noch behäbig und faul von ihren Tanzereien und Theatern. Wenn ich abends heimkomme, sind sie schon fort auf Vergnügung, in Gesellschaft. Da können sie mich nicht brauchen. Oh, das Geld. Das verfluchte Geld hat sie verdorben. Das hat sie mir fremd gemacht. Ich, Narr, hab es zusammengescharrt und mich dabei selber bestohlen. Mich hab ich arm gemacht damit und sie selber schlecht. 50 sinnlose Jahre habe ich geschuftet, keinen freien Tag mehr gegönnt. Und jetzt bin ich allein. Er wurde allmählich ungeduldig. Warum kommt sie nicht? Ich will mit ihr reden. Ich muss es ihr sagen. Wir müssen weg von hier, sofort. Warum kommt sie nicht? Wahrscheinlich ist sie noch müde, schläft prächtig, mit gutem Gewissen, indes ich mir das Herz zerreiße. Ich, Narr. Und die Mutter putzt sich stundenlang, muss baden, sich apprettieren, maniküren, frisieren lassen. Die kommt nicht vor 11 herab. Ist es da ein Wunder? Was soll da werden aus einem Kind? Oh, das Geld. Das verfluchte Geld. Von hinten knisterte leichter Schritt. Morgen, Papachen. Gut geruht? Etwas beugte sich zart von der Seite heran, dünner Kuss streifte die hämmernde Stirn. Unwillkürlich scheute er mit dem Kopfe zurück. Der süßlich-schwüle Geruch des Coty-Parfüms ekelte ihn. Und dann: Was hast du, Papachen? Wieder schlechter Laune? Einen Kaffee, Kellner und Ham and Eggs? Schlecht geschlafen oder schlechte Nachrichten? Der alte Mann bezwang sich. Er duckte den Kopf, ohne Mut aufzuschauen, und schwieg. Nur ihre Hände sah er auf dem Tisch. Die geliebten Hände. Lässig und manikürt spielten sie wie verwöhnte schmale Windhunde auf dem weißen Rasen des Tuches. Er zitterte. Scheu tastete sein Blick die zarten, jungfräulichen Arme empor. Die kindlichen, die ihn früher, wie lang war das her? So oft umschlungen vor dem Schlafengehen. Er sah die feine Wölbung der Brüste, die locker unter dem neuen Sweater im Atmen bebten. Nackt, nackt, mit einem fremden Mann sich gewälzt, dachte er ingrimmig. All das hat er gefasst, betastet, beschmeichelt, geschmeckt, genossen. Mein Fleisch und Blut, mein Kind. Oh, dieser fremde Schuft. Oh, oh. Unbewusst hatte er wieder gestöhnt. Was hast du denn, Papachen? Drängte sie schmeichlerisch heran. Was ich habe? Dröhnte es in ihm, eine Hure zur Tochter und nicht den Mut, es ihr zu sagen. Aber er murrte nur undeutlich: Nichts, nichts, und griff hastig nach der Zeitung, sich aus aufgeschlagenen Blättern eine Palisade zu bauen gegen ihren fragenden Blick, denn immer mehr fühlte er sich ohnmächtig, ihren Augen zu begegnen. Seine Hände zitterten. Jetzt müsste ich es ihr sagen, jetzt. Solange wir allein sind, quälte es ihn. Aber die Stimme versagte sich. Nicht einmal aufzuschauen, fand er die Kraft. Und plötzlich mit einem Ruck stieß er den Sessel zurück und flüchtete schweren Schrittes gegen den Garten. Denn er fühlte, wie wider seinen Willen ihm eine dicke Träne über die Wange rollte. Und das sollte sie nicht sehen.